lassen keinem auf der Tasche liegen. Wollen Sie zur Miete Kohle kriegen? Liebe Jungs, das sind wir. Die Phase ist unsere Bier. Ist nicht zu nehmen, zu dem, was wir sind. Liebe Jungs, das sind wir. Die Phase ist unsere Bier. Wer was will, der kriegt auch was von uns. Die Straße ist unser Revier. Wer was will, der kriegt auch was.